We'll be right back. tanzend leuchtende Sterne auf blauem Grund zum Kreis gereiht. Ich bin das Licht menschlicher Wärme, weist dir den Weg durch Freud und Leid. Ich bin der Gipfel deiner Sorgen und das Tal verflogenen Glücks. Ich bin das Heute und das Morgen, der Wirklichkeit ein Stück entrückt. Ich bin der Aufschwung und die Wende, Stagnation und Lethargie. Ich bin der Anfang und das Ende, doch für dich greifbar bin ich nie. Thank you. I'm not dead enough for life. Am I alive enough? you're on your knees about now, begging for your life. Pathetic.